Echo, treues Echo, treues Echo dieser Orten, sollt ich bei den Schmeichelworten süßer Leitung innig sein, sollt ich innig sein, sollt ich innig sein. Thank you.